wo die Genügsamkeit regiert und überall das Ruder führt, da ist der Mensch vergnügt mit dem, wie es Gott fügt. Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urteil spricht, da stellt sich Gram und Kummer ein. Das Herz will nicht zufrieden sein und man gedenket nicht daran, was Gott tut, das ist